renovieren gut, tun alles weh. Verkaufen auch schon Liebe in Nord-Berlin. Sie schicken ihre Frauen voll auf den Strich und Heiden, die finden sie einfach widerlich. Am Anfang, da hat das ja keiner gerafft. Mittlerweile sind da schon die Amis baff. Die Bürofärk, den denken die Kombi. Ey, Gott ist der wahre Zombie. Wie ein Trier ist nur ein Duna. Lieber tanze ich mit dir, mein Schädel bleibt leer. Lieber Bier in Trier als nur ein Puna. Lieber tanze ich mit dir, mein Schädel bleibt leer. Von Liebe und so weiter, das ist, was die Leute hören wollen. Der Schlabberzug-Konzern läuft echt bombastisch. Die Werbung ist ja wirklich fantastisch. Kauft sich eine Stadt in den USA. Von den Amis ist jetzt keiner mehr da. Und einmal haben sie einen umgebracht. Sein Fehler, er hat laut nachgedacht. Die Kurve fährt gegen Deckel-Kombi. Ey, das ist der wahre Song. Lieber Bier ist hier, ist Blut ein Bruder. Lieber tanze ich mit dir. Mein Schädel bei mir, lieber Bier in Trier, als Blut ein Puder. Lieber tanze ich mit dir und mein Schädel bei mir. Nichts Neues.